Thank you.

choice. Wir sind die Jungs von Waffenladen. Jungs vom Waffenmann. Wir sind die Jungs vom Waffenmann. Wir sind die Jungs vom Waffenmann. Endlaser. Endlaser. Also ich fand mich Endlaser. Oh.

confusing me. Don't you stop confusing me. Don't you stop confusing me. fette Ficken, fette Ficken, fette Ficken, fette Ficken. Das macht mich ganz wuschig.

wissen, warum wir sie anhalten, oder? Na klar, weil sie zu dumm für die Kripo sind. Auf den Hocker zurück. Jetzt knallt der Beat mal richtig, Junge.